als ich noch in meinen Träumen lag. Wohlbehütet und bequem war die Erde noch so zweigeteilt, da gefährlich und hier schön. Und die Menschen waren gut und bös, nichts dazwischen gab es da. Und es gab Verlust und gab Erlös, nichts dazwischen, das man sah. Als ich noch in meinen Träumen lag, war die Welt ein klares Bild, war das Leben wie ein Sommertag oder wie ein Winterwild. Entweder oder war die Devise, entweder oder und so ist es recht. Entweder oder, die oder diese, entweder oder, gut sein oder schlecht. Als ich noch in meinen Träumen lag, war mir klar die Zeit danach. Leicht wird mir der Menschensprache sein, wo ich schon mit Tieren sprach. Und es werden Frauen Kinder sein oder eben Einsamkeit. Aber nie fiel mir im Traum ein, weil es wär zur gleichen Zeit. Entweder oder war die Devise, entweder oder und so ist es recht. Sag, was hat mir diese Welt verfilzt, als ich dann da war.